Aurora von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wenn der Tau vom Himmel fällt, zieht Aurora leis durchs Feld, steigt beim Morgensternenschein auf den düstern Sonnenrhein, nimmt drei Rosen von der Brust, streut die Blätter in die Luft, winkt mit ihren weißen Händen viermal nach den Himmelsenden. Winde kommt die Locken schütteln, alles Leben muss man rütteln, jede Wurzel darf man loben und, was tüchtig ist, erproben. Sausend nahen sie, die Raschen, und im Sturm die Rosen haschen, führen ihre Beute schnelle durch die frische Morgenhelle, rütteln Wurzeln, Stämm und Mauern, ob sie halten, ob sie dauern, stürzen um die morschen Schäfte, blasen Jugend in die Säfte. Doch Aurora hebt die Hand, spricht den Segen übers Land. Was vergangen sei vergeben, wer da glaubt und hofft, wird leben. Was da faul ist, das muss fallen. Gruß von Gott den Mutigen allen. Ende von Aurora. Aufgenommen von Color.